Alan D. Merkant, der geniale Chef der westlichen Geheimdienste, verließ den Lift, der ihn bis in die Nähe seines Büros gebracht hatte. Sergeant O'Haley, ein zuverlässiger Mitarbeiter, kam ihm eilfertig entgegen. Sergeant O'Haley, sagen Sie Captain Zimmermann, dass ich ihn sprechen möchte. Ja, Sir. Captain Zimmermann ist vor wenigen Minuten gelandet. Er war auf einem Erkundungsflug. Ungewöhnlich lange, Sir. Und mit etwas eigenartiger Begründung. Glaubt er immer noch, dass sich unsere Gegner über das Grönlandeis heranschleichen, während sich hier unten die Agenten der anderen Geheimdienste die Türklinken in die Hand geben? Ich weiß nicht, was der Captain glaubt, Sir. Rufen Sie ihn. Ich werde ihn selbst fragen. Ich bin in meinem Büro. Ja, Sir. Captain Zimmermann zu Oberst Merkant. Sehr, sehr. Was habe ich noch? Was ist das für ein eigenartiges Gefühl? Irgendetwas stimmt hier nicht. Ich spüre es. Darf ich hereinkommen, Sir? Ich muss mit Ihnen reden, Zimmermann. Na, no. Was ist los mit Ihnen? Was ist mit Ihrem Kopf? Das ist nichts weiter, Sir. Ich bin beim Flug durchgeschüttelt worden und mit dem Kopf aufgeschlagen. Lassen Sie sich behandeln. Die Wunde sieht böse aus. Sie sind länger draußen gewesen als vorgesehen. Was war los? Nichts, Sir. Nichts? Ist das alles, was Sie dazu zu sagen haben? Ja, Sir. Welchen Vorteil versprechen Sie sich davon, mich zu töten, Captain? Töten? Woher wissen Sie? Sir, was ist passiert? Ich habe Captain Zimmermann erschossen. Das sehen Sie doch. Geben Sie Alarm. Ja, Sir. Achtung, hier spricht Oberst Merkant. In der Station herrscht ab sofort der Ausnahmezustand. Alle Ausgänge absperren, Liftschacht gesondert überwachen. Oberst Cratchit und Dr. Curtis, bitte zu mir. Sir, Oberst Cratchit und Dr. Curtis sind da. Ja, kommen Sie herein, meine Herren. Doktor, untersuchen Sie den Captain und sagen Sie mir, ob er tot ist. Er ist tot. Ohne jeden Zweifel. Warum haben Sie ihn erschossen? Weil es sonst umgekehrt gekommen wäre. Der Captain hat sich völlig anders verhalten als sonst. Wir müssen herausfinden, warum er mich töten wollte und ob es außer ihm noch andere gibt, die es auf mich oder auf unsere Organisation abgesehen haben. Oberst Merkant, etwas verstehe ich nicht. Sie haben den Captain doch erschossen, oder nicht? Allerdings. Warum fragen Sie? Weil der Captain eine Wunde am Kopf hat, die etwa eine halbe Stunde alt ist. Vor einer halben Stunde befand sich der Captain noch in seinem Flugzeug. Und dann ist er zu Ihnen gekommen? Mit dieser Wunde? Sir, das ist es, was ich mir nicht erklären kann. Der Schlag auf dem Kopf des Captains hätte eigentlich tödlich sein müssen. Kommen Sie. Wir suchen die Strecke ab, die der Captain vorhin geflogen ist. Wir müssen herausfinden, was hier wirklich geschehen ist. Eine halbe Stunde später landete Alan D. Merkant neben einem halbkugelförmigen Gebilde mitten in der Eiswüste Grönlands. Es sah aus wie ein Iglo der Eskimos, war jedoch völlig schwarz. Selbst aus großer Höhe war es deutlich zu sehen gewesen. Sehen Sie, Merkant, da drüben die Spur. Captain Zimmermann ist hier gelandet. Er hat sich dieses schwarze Ding da angesehen. Das werden wir jetzt auch tun. Kommen Sie. Es ist aus Metall und klingt hohl. Nirgendwo ist ein Eingang zu sehen. Sonderbar. Wer baut so ein Ding in der Arktis? Hat keine Tür, keine Fenster und keine Schweißnähte. Was halten Sie davon, Kaltscher? Es sieht irgendwie fremdartig aus. Und ist verdammt schwer. Ich kann es nicht anheben. Wir müssen sofort klären, was das ist. Wir sprengen es mit einer Handgranate. Im Flugzeug ist eine. Ich hole sie. Ist das nicht etwas unvorsichtig? Ich weiß, was ich tue, Doktor. Gehen Sie jetzt zurück. Ich möchte nicht, dass Sie verletzt werden. Passen Sie auf sich auf, Merkant. Keine Sorge, ich ziehe den Zünder. Jetzt! Runter in den Schnee! Das war genau richtig. Die Explosion hat das Ding umgekippt. Kommen Sie. Wir sehen uns an, ob darunter etwas versteckt war. Kommen Sie. Tatsächlich. Da ist etwas. Mein Gott, was ist das? Mein Gott. Ein nichtmenschliches Wesen. Es ist tot. Es sieht aus wie eine riesige Wespe. Arme und Beine haben jeweils 6 Gelenke. Ein Wesen von einem anderen Planeten. Captain Zimmermann muss ihm begegnet sein. Packen Sie die Reste dieses Wesens ein. Wir müssen Perry Roden informieren. Ich glaube, dass dies der Beginn der Invasion aus dem All ist, vor der die Welt schon seit Wochen zittert. Im Stützpunkt der dritten Macht gingen die vorbereitenden Arbeiten für den Bau eines Sternenschiffes zügig voran. Perry Roden kam am frühen Morgen aus seiner Unterkunft, um einige Montageteile zu überprüfen, wurde jedoch durch eine Gruppe von 3 Männern abgelenkt, die eine junge Frau abführten. Mully, John, Paco, was ist los? Wer ist die junge Dame? Sie ist durch den Energieschirm gekommen, Perry. Ohne fremde Hilfe. Einfach so. Guten Morgen, Mr. Roden. Ich wollte... Reden Sie weiter. Wer sind Sie? Ich bin... Hier, ein Foto. Bitte. Mein Mann. Er ist nicht zurückgekehrt. Sie waren Clarks Freund. Ich, Clarks Freund? Sie meinen Clark Flipper? Dann sind Sie Mrs. Flipper. John, was sagen Sie als Telepath dazu? Sie lügt. Nein, ich lüge nicht. Ich... Sie heißen Anne Sloan und sind nie verheiratet gewesen. Sie sind von Oberst Alan D. Merkant geschickt worden, um hier zu spionieren. Sie sind Telekinetin und konnten nur mit ihren besonderen Fähigkeiten den Energieschirm überwinden. Mr. Marshall, ich... Mr. Merkant hat also ihre Fähigkeiten erkannt und sie gegen uns eingesetzt. Ja, Mr. Roden. Er hat gesagt, dass sie zwar über ein paar technische Tricks verfügen, sonst aber ein armes Häuflein von Menschen sind. Ein Häuflein sind wir, aber kein armes, Miss Sloan. Mr. Marshall ist Telepath. Er ist nicht der einzige Mutant, der zu uns gehört. In den letzten Tagen sind Ishimatsu, André Noir, Ralph Martin, Wuryu Sengu, Son Okura, Tanaka Saiko, Doitsu Ataka, Kitai Ishibashi und Tama Yokida zu uns gestoßen. 9 Mutanten, Miss Sloan. Dazu kommen Tako Kakuta, dieser freundliche Mensch hier neben mir, Felmer Lloyd und Ras Chubai, den wir aus Afrika geholt haben, und Sie, Miss Sloan, wenn Sie wollen. Einen haben wir noch nicht angesprochen. Ach, du meinst diesen Ernst Ellert aus Deutschland? Also, was über den in der Zeitung stand, das glaube ich nicht. Das war doch eine Ente. Warten wir es ab. Wir werden Ernst Ellert überprüfen. Jedenfalls könnte ein Mann, der in die Zukunft sehen kann, von größter Bedeutung für uns sein. Als Perry Rodan am nächsten Morgen zusammen mit Crest, Tora, John Marshall und Dr. Haggard über einige technische Probleme sprach, die unerwartet aufgetaucht waren, wurde ihm ein Besucher gemeldet. Wir haben ein ovales Objekt geortet, Perry, dann jedoch wieder aus den Augen verloren. Es bewegte sich zwischen Mond und Erde. Ja, Mr. Kosnoff, was gibt es? Sir, da draußen wartet jemand, der Sie unbedingt sehen möchte. Er ist mit einem Flugzeug gekommen, das er jedoch wieder zurückgeschickt hat. Er glaubt, dass er hier längere Zeit als Gast bleiben wird. Hat dieser Mensch auch einen Namen? Er hat gesagt, er sei ein guter Freund von Ihnen, Mr. Roden. Na also, dann lassen Sie ihn schon herein. Ja, Sir. Sie können reingehen, Sir. Oberst Alan D. Merchant. Sie? Warum so unfreundlich, Roden? Sie nehmen mir übel, dass ich Ihnen Anne Sloan geschickt habe? Allerdings. Ich wusste, dass Anne Sloan nicht für diesen Auftrag geeignet ist. Ihre Stärken liegen auf anderen Gebieten. Wenn ich sie dennoch zu Ihnen geschickt habe, so sollten Sie sich eigentlich an fünf Fingern abzählen können. Warum? Ach, meinen Sie? Ich bin auf Ihrer Seite, Roden. Mir liegt das Wohl unserer Menschheit am Herzen. Ich bin hier, weil ich weiß, dass nur Sie einer Invasion aus dem All wirkungsvoll genug begegnen können. Wie lange wollen Sie bleiben? Das liegt bei Ihnen, Mr. Roden. Ich habe Ihnen einige Fotos mitgebracht. Was für Fotos? Hier. Fotos von einem außerirdischen Wesen, das wir gestern in der Nähe unseres Stützpunktes auf Grönland gefunden haben. Außerirdische Wesen? Darf ich mal sehen? Natürlich, Crest. Einer meiner Männer ist mit diesem Wesen zusammengetroffen. Danach hat er versucht, mich zu töten. Ich habe gespürt, dass etwas Fremdes in ihm war. Ich konnte ihm zuvorkommen. Sie haben ihn getötet? Ich hatte keine andere Wahl. Es sind keine Fantan-Leute, nicht wahr? Nein, diese Invasoren sind wesentlich gefährlicher und heimtückischer. Der automatische Notruf, der durch die Zerstörung unseres Kreuzers ausgelöst wurde, muss Sie aufmerksam gemacht haben. Sie werden nicht die Einzigen bleiben und nach Ihnen werden andere kommen. Tora, wissen Sie, wer die Invasoren sind? Und ob ich das weiß? Das Wesen, das Sie da fotografiert haben, das gehört zu den IVs. IVs? Was bedeutet das? Individualverformer. Man fürchtet niemanden so sehr im Imperium wie diese Wesen. Sie sind unbesiegbar. Sie können Geist und Körper voneinander trennen. Sie sind in der Lage, ein anderes Wesen geistig zu durchdringen und zu übernehmen. Der Geist des Übernommenen weicht dann in den Körper des IVs aus, der danach aktionsunfähig in irgendeinem Versteck ruht. Wir haben das fremde Wesen in einem Metalliglu gefunden, den wir aufsprengen mussten. Die Übernahme unserer Körper durch einen fremden Geist ist geradezu dämonisch. Und wo ist der Geist des IVs geblieben, als Sie den Iglu geöffnet haben? Ist er in Sie eingedrungen? Bleiben Sie ruhig, Dr. Haggard. Die IVs können immer nur von Ihrem eigenen Körper auf einen anderen überspringen. Für jede neue Verformung müssen Sie zunächst in sich selbst zurückkehren. Der IV kann also nicht zu Mr. Merchant übergewechselt sein. Er ist mit seinem eigenen Körper gestorben, als er in diesen zurückgekehrt ist. Wäre es vorstellbar, dass die IVs irgendeinen von uns übernehmen? Oder müssten sie dazu erst einmal in diesen Stützpunkt eindringen? Es ist aus, Roden. Die IVs können sie übernehmen, von überall her. In diesem Moment könnte es bereits passieren. Und es gibt keinen Schutz dagegen. Sie haben verloren, endgültig. Wenn die IVs angreifen, bleibt nur noch die Flucht auf einen anderen Planeten. Während Perry Rhodan, John Marshall, Dr. Haggard, Tora und Alan D. Merchant noch überlegten, wie sie der Gefahr aus dem All begegnen konnten, verließ Crest den Raum. Er ging zu Anne Sloan, Tama Yokida und Ishimatsu, die am Ufer des Goshun-Sees auf ihn warteten. Er informierte sie über die IVs. Crest, vielleicht war dieser IV, den Merchant in Grönland gefunden hat, ganz allein. Vielleicht gibt es außer ihm keine anderen. Wäre das nicht möglich? Mit Sicherheit nicht, Anne. Wir haben ein fremdes Raumschiff geortet. Bedauerlicherweise ist es uns wieder entwischt. Ein Raumschiff? Aber das heißt doch nicht, dass es mehrere IVs gibt. Leider doch. Die IVs bauen keine Raumschiffe, die sie allein fliegen können. Außerdem ist bekannt, dass die IVs immer nur in Gruppen operieren. Es muss aber doch einen Weg geben, sie zu bekämpfen. Bisher haben wir keinen gefunden. Doch nun zu dir, Anne. Du wolltest mir deine telekinetischen Kräfte demonstrieren. Kannst du diesen Felsbrocken hier transportieren? Er ist sehr schwer. Schwer? Nicht für mich. Dann zeige, was du kannst. Ja. Passen Sie auf, Crest. Der Stein schwebt. Er steigt in die Höhe. Es ist wundervoll. Der Stein gleitet über das Wasser. Lass ihn fallen, Anne. Er ist weit genug vom Ufer weg. Eine tolle Leistung, Anne. Ich gratuliere. Wenn ich so einen Stein bewegen sollte, brauchte ich einen großen Kran. Nun zu Ihnen, Ishimatsu. Sie können durch feste Materie sehen. Können Sie mir sagen, wie tief der Stein jetzt liegt? Ja, das ist ja nun wirklich nicht schwer. Etwa 20 Meter. Tama, gib mir deine Hand. Hier. Ja, ja, so ist gut. Halte mich. Fest. Ja, fest. Ishi, ich kann den Stein sehen. Ich sehe ganz deutlich, wo er liegt. Ja. Gut gemacht, Ishi. Sie können also Ihre besondere Gabe auch auf andere Mutanten übertragen. Tama, nun sind Sie an der Reihe. Ich will es versuchen, Crest, aber ich bin ein schwacher Telekinet. Holen Sie den Stein hoch. Konzentrieren Sie sich, Tama. Ja, Crest. Ja. Der Stein taucht auf. Da ist er. Weiter schaffe ich es nicht. Es strengt sehr an. Das genügt. Lassen Sie ihn absinken. Wir brauchen ihn nicht ganz aus dem Wasser zu bringen. Ich bin nun mal nicht so stark wie N. Kommen Sie. Wir gehen zurück. Als Crest zu Rodan und den anderen zurückkehrte, debattierten diese immer noch über die Individualverformer und über die mit der Invasion verbundenen Gefahren. Ja? Ja, ich danke Ihnen. Crest, gut, dass Sie kommen. Ich habe gerade die Nachricht erhalten, dass es überall in der Welt zu rätselhaften Vorfällen gekommen ist. Ich bin sicher, dass die IVs dahinter stecken. Ich habe mich eben mit den Mutanten befasst, Perry. Ich glaube, dass Ihr Mutantenchor eine beachtliche Waffe darstellt. Ich weiß nur nicht, wie wir sie gegen die IVs einsetzen sollen. Ach, überhaupt nicht. Die IVs sind nicht zu besiegen. Vielleicht doch, Thora. Die IVs haben einen Stützpunkt auf der Erde. In ihren schlafenden Körpern sind die menschlichen Bewusstseinsinhalte derer gefangen, die sie übernommen haben. Ja, das ist richtig. Aber was nützt uns das? Wenn wir den Stützpunkt finden und die Körper der IVs töten, haben wir die IVs unschädlich gemacht. Sie brauchen die geistige Verbindung zu ihren Körpern. Wenn die abreißt, sind sie erledigt. Ja, das ist richtig. Aber ich glaube nicht an einen Erfolg. Die IVs haben bisher jedes Sonnensystem erobert, das sie angegriffen haben. Das Arkonidische Imperium ist lediglich deshalb verschont geblieben, weil wir jedes Ovalschiff sofort und ohne Warnung vernichten, das in die Reichweite unserer Waffen kommt. Thora, wozu sagen Sie das? Was haben Sie vor? Crest und ich. Wir werden die Erde verlassen. Wie bitte? Sie wollen die Erde verlassen? Sie wollen uns im Stich lassen? Wir versuchen, Ihnen zu helfen? Zählt das nicht? Was ist das gegen das, was wir für Sie getan haben? Ohne uns wäre Crest bereits tot. Ohne Sie lebte die Besatzung meines Kreuzers noch. Wir sind quitt. Noch lange nicht, Thora. Sagen Sie, stehen die IVs in der Klassifizierung eigentlich höher als die Arkoniden? Ich meine, werden sie besser bewertet? Was soll denn diese Frage? Natürlich nicht. Die insektenhaften IVs gehören zu den Primitiven. Ach, tatsächlich. Und dann fliehen sie vor ihnen? Kränkt das nicht Ihren Stolz, Thora? Hören Sie, manchmal muss man der primitiven Gewalt weichen, weil die Waffen fehlen, sie abzuwehren. Nein, Sie bleiben, Thora. Und Sie werden uns helfen. Sie können mich nicht zwingen, irgendetwas zu tun, was ich nicht will. Doch, das kann ich. Ohne die Good Hope, so nennen wir das Beiboot, jetzt sind Sie machtlos. Thora, Sie werden Ihr Quartier nur noch mit meiner ausdrücklichen Erlaubnis verlassen. Sie wollen mich einsperren? Hier sind Sie wahnsinnig geworden. Mein Ziel ist es, die IVs unschädlich zu machen und eine Waffe gegen sie zu finden, die eines Tages auch Arken zu mehr Sicherheit verhilft. Und dabei werden Sie mir nicht im Wege stehen. Ich hoffe, wir haben uns verstanden. Thank you. ich reinkommen? Ernst Ellert. Sie müssen Ellert sein. Bitte. Ich freue mich, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Danke, Mr. Roden. Ja, ich bin Ernst Ellert. Ellerts Fähigkeit übersteigt alles, was wir uns bisher vorstellen konnten. Er ist Teletemporarier. Er vermag seinen Geist in die Zukunft zu schicken. Habe ich Sie richtig verstanden, Roden? Ellert kann seinen Körper also verlassen und mit seinem Geist in die Zukunft gehen. Richtig, Dr. Hergalt. Tja, das wäre also das gleiche wie bei den IVs. Mr. Ellert, können Sie auch in Körper und Geist eines anderen Menschen eindringen? Das habe ich bisher noch nicht versucht. Ich möchte Sie gegen die IVs einsetzen, Ernst. Wenn es einen Menschen gibt, der eine wirkliche Gefahr für die IVs darstellt, dann sind Sie das. Ja, Sie könnten recht haben, Perry. Sie sind doch oft in der Zukunft gewesen. Haben Sie dort jemals Anzeichen dafür gefunden, dass die dritte Macht existiert? Können Sie mir sagen, ob wir den Kampf gegen die Invasoren erfolgreich bestehen werden? Ich muss Sie enttäuschen. Die Zukunft ist keine feststehende Größe. Nur die Gegenwart ist real. Aus ihr entwickeln sich unzählige Möglichkeiten für die Zukunft. Aber nur eine davon wird Wirklichkeit werden. Welche das ist, das kann ich nicht sagen. Ja, damit sind Sie als Prophet wertlos geworden. Es tut mir leid. Ich kann es nicht ändern. Nun gut, als Gegner der IVs bleiben Sie unser wichtigster Mann. Sie können Ihren Körper verlassen und versuchen auf diese Weise, die IVs aufzuspüren. Tja, ich habe schon mit Taco Kakuta darüber gesprochen. Wir werden zusammenarbeiten. Hoffentlich haben Sie Erfolg, Ernst. Die Lage ist bedrohlich. Taco und ich werden nach Peking fliegen. Von dort haben wir einige interessante Informationen erhalten. Also wir hoffen, die Spur der IVs dort aufnehmen zu können. Roden? Perry, ich bin in der Zentrale der Good Hope. Wir orten das Raumschiff der IVs. Es bewegt sich in einer Umlaufbahn um die Erde. Dieses Mal entwischt es uns nicht. Ich komme, Taco. Bereiten Sie den Start vor. Wir greifen an. Perry Rodan, Alan D. Mercant, John Marshall, Dr. Haggard, Crest, Thora und Ernst Ellert eilten zu dem arkonidischen Beiboot, das jetzt den Namen Good Hope trug. Taku Kakuta hatte alle nötigen Vorbereitungen abgeschlossen, sodass Rodan augenblicklich starten konnte. Als die Good Hope in die Höhe raste, traf über Funk eine bedrohliche Nachricht ein. Taku, gehen Sie zu Schleuse 4. Dort steht das Kleinstraumschiff, das wir für Sie vorbereitet haben. Beeilen Sie sich. Ich teleportiere, lieber Perry. Das geht schneller. Perry, eine Nachricht über Funk von Kosnov. Her damit. Kosnov, wiederholen Sie. Hallo, Roden. Ich empfange soeben einen Hilferuf von Reginald Bull. Er nähert sich uns mit einem kleinen Flugzeug. Er scheint Schwierigkeiten zu haben. Er klagt über heftige Kopfschmerzen. IVs, Bulli wird von den IVs angegriffen. Geben Sie mir Bulli, schnell. Hier ist er, Mr. Roden. Hallo, Bulli, hörst du mich? Perry, hilf mir. Ich kann nicht mehr klar denken. Was ist denn los? Moment, Bulli. Taco, hören Sie mich? Ja, ich bin startbereit. Starten Sie und versuchen Sie möglichst schnell eine Teleportation. Verstanden. Ich greife an. Bulli, wehre dich. Wehre dich mit ganzer Kraft, verstehst du mich? IVs greifen dich an. Sie wollen dich übernehmen. Ich kann nicht mehr. Ich ertrage es nicht. Es bringt mich um. Nimm dich zusammen, Bulli. Du bist stärker als die IVs. Du hast die akronidische Hypnoschulung. Du darfst nicht nachgeben, du darfst nicht, Bulli. Nur nach ein paar Sekunden, dann hast du es überstanden. Perry, es tut so weh, Perry. Hilf mir. Oh. Roden, sehen Sie, dort auf dem Ortungsschirm. Taco Kakuta nähert sich dem Schiff der IVs. Sie bemerken ihn nicht. Perry. Perry, lassen Sie sich zurückfallen. Die IVs müssen das Gefühl haben, dass sie uns auch dieses Mal entkommen. Taco, spreng doch endlich! Ja, Perry? Taco, Sie sind zurück? Wo ist die Bombe? Was ist geschehen? Das Schiff explodiert! Taco hat es geschafft! Ich bin in das Raumschiff der IVs teleportiert und habe die Bombe dort abgelegt. Genau wie wir es besprochen hatten. 5 IVs waren in der Zentrale. Sie konnten nichts mehr tun. Perry! Hey, Perry! Hörst du mich? Meine Kopfschmerzen sind wie weggewischt. Ist irgendwas passiert? Oh, nichts weiter, Bulli. Taco Kakuta hat lediglich das Raumschiff der IVs zerstört. Aber das ist doch großartig. Dann ist die Invasion der IVs ja gescheitert. Noch nicht, Bulli. Ich bin sicher, dass es noch viele IVs auf der Erde gibt. Die haben lediglich eine Schlacht gewonnen, aber noch nicht den Krieg. Harry Rodan und Ernst Ellert, der von seiner Reise nach Peking zurückgekehrt war, saßen in der Zentrale der Stardust und diskutierten darüber, wie man die Individualverformer, die auf der Erde ihr Unwesen trieben, aufspüren und bekämpfen konnte. Hier ist noch so eine Sache, die merkwürdig ist. Lesen Sie mal, Ernst. Ein rätselhafter Mord wurde in Mycilla verübt. Die kleine Betty Tuffray entriss ihrem Vater, der sie auf dem Schoß hatte, die schwere Dienstwaffe und erschoss ihn. Das Kind hatte nie zuvor eine solche Waffe in der Hand gehabt und wusste auf keinen Fall, wie man mit ihr umzugehen hatte. Seltsam, nicht? Da steht, das Kind habe seinen Vater noch eine Minute vorher freudig begrüßt. Die Pistole des Vaters, eines Atomwissenschaftlers, soll dem Kind wie von selbst in die Hand gesprungen sein. Na, was sagen Sie dazu, Ernst? Tja, das ist wohl einer dieser Fälle, die wir untersuchen sollten. Der Meinung bin ich auch. Fliegen Sie nach Mexiko und sehen Sie sich das Kind an. Sie ist 6 Jahre, also zu jung für ein wirklich informatives Gespräch. Ich werde ihr einige Jahre in die Zukunft folgen. Vielleicht kann ich mit ihr sprechen, wenn sie 11 oder 12 Jahre alt ist. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, Ernst. Es fiel Ellert nicht schwer, den Weg der kleinen Betty durch den Zeitstrom zu verfolgen. 5 Jahre in der Zukunft fand er die beste Möglichkeit, ihr Wesen zu erforschen. Als er unsichtbar über ihr schwebte, erlebte er eine Überraschung. Betty Tuffray war Telepathin und ungewöhnlich intelligent. Sie saß auf der Veranda des Hauses, in dem sie ihren Vater getötet hatte. Wer sind Sie? Ich bin Ernst Ellert, einer der Mitarbeiter Perry Rodens. Hat Roden Sie geschickt? Wie meinst du das? Man hat mir vor 5 Jahren gesagt, dass Sie mich in der Zukunft besuchen werden. Weil wir uns jetzt treffen, hat Perry Rodan mich vor 5 Jahren zu sich genommen. Seitdem gehöre ich zum Mutantenkorps. Ich bin heute hier, damit wir dieses Gespräch führen können, denn ohne dieses Gespräch würde ich nicht zu Rodan kommen. Verstehen Sie? Nur teilweise. Du arbeitest also für Rodan? Ja, ich bin eine geborene Mutantin. Telekinese und Telepathie sind meine Hauptgebiete. Bitte beantworte mir eine Frage, Betty. Gern, fragen Sie. Warum hast du deinen Vater erschossen? Es war eine Kurzschlusshandlung. Ich habe immer seine Gedanken gelesen, auch schon als ganz kleines Kind. Das war ganz selbstverständlich für mich. Und was war an jenem Tage? Mein Vater kam, aber es war nicht mehr mein Vater. Ich begegnete dem Individualverformer. Es war grässlich. Der Fremde wollte die unterirdisch gelagerten Atombombenvorräte zünden und unseren Kontinent in die Luft jagen. Und diese Gedanken hast du erfasst? Ja, aber ich konnte sie niemandem sagen. Keiner hätte mir so etwas geglaubt. Da riss ich seine Waffe telekinetisch an mich und schoss. So etwas habe ich mir gedacht. Ernst, bitte kehren Sie nun zu Rodan zurück und berichten Sie ihm, was ich erzählt habe. Noch nicht. Erst muss ich noch etwas über die Invasion der IVs wissen. Sie misslingt. Die Erde siegt. Aber Sie, Ernst... Ja? Betty? Was ist mit mir? Nein, ich darf es nicht sagen. Vergessen Sie es. Ich soll es vergessen? Nachdem du eine solche Andeutung gemacht hast? Das ist nicht so einfach. Warum schweigst du? Ich muss. Bitte quälen Sie mich nicht. Wenn Sie wissen, was mit Ihnen geschehen wird, könnten Sie versuchen, dem auszuweichen. Das aber darf nicht sein. Gehen Sie ernst, wir werden uns niemals wiedersehen. Und in 5 Jahren? Ich meine, heute? Wenn ich auch mit meinem Körper diesen heutigen Tag erreicht habe, was ist dann? Wo bin ich dann? Lieber Ernst, in 5 Jahren werden Sie die Morgendämmerung der menschlichen Geschichte erleben. Von einer Warte aus, die unsere Vorstellungskraft übersteigt. Bitte, wir müssen uns jetzt trennen. Überall auf der Welt suchten die Mutanten der dritten Macht nach Persönlichkeiten, die von den IVs übernommen worden waren. Keine politische Institution behinderte sie in ihrem Kampf gegen die Gefahr aus dem All. Die Angst vor dem Unheimlichen ließ die Menschen zusammenrücken und machte ihnen bewusst, dass interne Auseinandersetzungen ihnen selbst am meisten schadeten. Daher unterstützten die Regierungen der Großmächte Perry Rodan bei der Jagd nach den IVs, wo immer es ihnen möglich war. Du glaubst also, dass der Erdstützpunkt der Invasoren irgendwo in Tibet zu suchen ist, Perry? Ich weiß es, Bully. Ernst Ellert und John Marshall haben einen Professor Lehmann aufgespürt, der von den IVs übernommen worden ist. Alles deutet darauf hin, dass dieser Lehmann der Raumforschungszentrale Nevada Spaceport einen empfindlichen Schlag versetzen soll. Und was wollen Sie dagegen tun, Perry? Die Individualverformer haben ganze Sternenreiche unterjocht. Und niemand konnte es verhindern. Das Mutantenkorps ist eine Waffe, mit der die IVs nicht rechnen. Das ist unsere Chance. Das ist richtig, Perry, aber was geschieht denn nun in Nevada? Wir stellen den IVs eine Falle. Wenn sie hineintappen, wissen wir, ob wir die Invasoren vertreiben können oder nicht. Alles hängt davon ab, ob Ellerts Theorie stimmt. Ellert ist davon überzeugt, dass unsere Teleporter die körperlosen IVs verfolgen können, wenn diese ihre Opfer in einer Art Panikstimmung verlassen. Ist das richtig? Genau so ist es. Wenn Ellert recht hat, werden wir auf diese Weise den Stützpunkt der IVs finden. Allmählich könntest du uns sagen, was in Nevada überhaupt geschehen soll. Wir werden versuchen, den Individualverformer, der Professor Lehmann beherrscht, in Angst und Schrecken zu versetzen. John Marshall, Ann Sloan, Taco Kakuta und Ernst Ellert werden dabei sein. Ernst Ellert und Ann Sloan arbeiteten als Techniker getarnt im Kernforschungszentrum Nevada Fields, als Professor Lehmann zusammen mit dem Telepathen John Marshall in den Reaktorraum kam. Achtung, Ann, Sie kommen. Vergiss nicht, Lehmann ist hier, weil er eine Katastrophe auslösen will. Aber er hat es so geplant, dass ihm genügend Zeit für einen geordneten Rückzug bleibt. Ich weiß, wir werden ihm einen Strich durch die Rechnung machen. Er muss glauben, dass er nicht mehr fliehen kann. Bleib hier ist zu. Jetzt setze deine telekinetischen Kräfte ein. Du musst die Tür verriegeln, sodass Lehmann sie nicht mehr öffnen kann. Ich bin schon dabei. Drehen Sie den Metallblock hinter der Quarzscheibe, Mr. Martin. Das ist das neue Element, mit dem wir experimentieren. Wenn wir eine bestimmte Strahlung durch den Block senden, wird Energie in Form von Hitze frei. Ja, ich verstehe, Herr Professor. Vermutlich darf der Block nur sehr behutsam dieser Strahlung ausgesetzt werden. Ja, das ist richtig. Wir müssen äußerst vorsichtig sein, oder es kommt zur Katastrophe. Nun, Sie sind Laie, Mr. Marshall. Sie werden die physikalischen Vorgänge kaum begreifen, die in dem Metallblock ablaufen. Bestimmt nicht, Professor. Mr. Marshall, in diesem kleinen Block steckt so viel Energie, dass wir damit ein Raumschiff auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigen und über Jahre hinweg durch das All treiben könnten. Ich schalte die Strahlung jetzt ein. Wir haben alles überprüft, Herr Professor. Es ist alles in Ordnung. Gut, dann geben Sie Mindeststrahlung. Mindeststrahlung. Schon die erste Einstellung würde genügen, einen ganzen Kontinent mit Strom zu versorgen. Bei welcher Einstellung würde es zu einer Katastrophe kommen? Bei Stufe 7. Techniker, zweite Einstellung. Zweite Einstellung. Gut so. Und jetzt fahren Sie hoch bis 6. Verstanden. Bis 6. Nein, bis 6. Nicht bis 7. Nicht bis 7. Der Hebel. Er hat sie von selbst bewegt. Zurück! Den Hebel zurück! Es geht nicht! Er sitzt fest! Die Hitze! Ich muss hier raus! Ich muss hier raus! Öffnen! Warum geht die Tür nicht auf? Das gibt eine Katastrophe! Schnell! Ich muss raus! Unmöglich! Die Tür geht nicht auf! Nein! John! Der IV ist aus dem Professor geflüchtet! Er ist weg! Er ist auf dem Weg zum Versteck der IVs. Taco Kakuta, hinterher! Er darf dir nicht entkommen! Ich bin schon unterwegs, John. Gut so. Alles hat geklappt. N, schnell zieh den Hebel zurück. Sonst gibt es wirklich eine Katastrophe. Ich kann nicht, John. Er sitzt fest. Ich kann ihn nicht bewegen. Du musst, N, du musst. Streng dich an. Du musst! Es geht nicht. Es geht wirklich nicht. Ich mache es. Mit den Händen. Nein, Ernst, nicht. Du verbrennst. Der Hebel glüht. Ernst! Nicht! Ja! Ernst! Mein Gott, Ernst. Was ist passiert? Wieso bin ich hier? Wer sind Sie? Später, Professor, später. Schnell antworten Sie. Der Block unter den Strahlantennen wurde für 19 Sekunden mit höchster Intensität bestrahlt. Müssen wir mit einer Kettenreaktion rechnen? 19 Sekunden? Wer hat das angeordnet? Beantworten Sie meine Frage, Professor. Nein, 19 Sekunden sind zu kurz. Gut. Dann haben wir Zeit, uns um Ernst Ellert zu kümmern. Ann, bitte holen Sie den Arzt. Dr. Phleeps muss nebenan sein. Ja, John. Ein Arzt. Wir brauchen einen Arzt. Dr. Phleeps. Was ist passiert? Dr. Phleeps, kommen Sie schnell. Mr. Ellert war unvorsichtig. Er ist in den Stromkreis geraten. Mein Gott. Sein rechter Arm ist völlig verbrannt. Aber das ist seltsam. Der Mann lebt. Er lebt. Gott sei Dank. Was ist daran so merkwürdig, Doktor? Wenn er in den Stromkreis geraten ist, dann war er einer Spannung von etwa 10.000 Volt ausgesetzt. Sowas überlebt normalerweise niemand. Ich habe mich wohl nicht verständlich genug ausgedrückt, Professor. Dieser Mann lebt, das ist richtig. Aber biologisch gesehen ist er tot. Wie bitte? Na, ein Mensch kann nicht gleichzeitig lebendig und tot sein. Was soll ich dazu sagen, Professor? Es ist so. Dies ist ein lebender Toter. Er atmet nicht. Sein Herzschlag hat ausgesetzt. Aber die Körpertemperatur ist völlig normal. Es ist, als habe der Geist den Körper verlassen. Taku Kakuta meldete sich schon Sekunden nach dem Vorfall in Nevada bei Perry Roden, der augenblicklich mit der Good Hope startete und ins Zentralgebiet von Tibet raste. Hier wartete der Teleporter vor einer großen Höhle. Rodan, Bully, Crest, Tora und einige Mutanten verließen das Beiboot und eilten zu ihm hin. Taku, sind die IVs da drinnen im Berg? Ja, Perry. Ich habe sie bis hierher verfolgt. Kommen Sie. Ich zeige sie Ihnen. Schalten Sie Ihre Lampen ein. Töten Sie die IVs schnell! Warten Sie nicht, bis diese Bestien aufwachen! Ruhig Blut, Tora, ruhig Blut! Ich setze den Psychostrahler gegen die IVs ein und befehle Ihnen, in Ihren eigenen Körpern zu bleiben. Kommt, wir gehen rein. Da vorne liegen Sie. Ich glaube, zwei von Ihnen sind wach geworden. Oh mein Gott, wie entsetzlich! Sie sehen aus wie riesige Wespen! Passt auf! Mal sehen, wie Sie auf den Psychostrahler reagieren. IVs, dreht euch um, sofort! Bleibt in euren Körpern! Harry, Sie gehorchen! Bei allen Göttern Ock und Sie gehorchen! Geht nach draußen, IVs, und wartet, bis ich zu euch komme! Tötet sie! Tötet sie doch! Ihr wisst nicht, wie gefährlich diese Bestien sind! Noch nicht. Erst wenn sie aufwachen. Das ist dann das Zeichen dafür, dass ihr Geist aus dem Körper des Menschen, den sie beherrschen, hierher zurückkehrt. Wie bei dem da hinten. Er richtet sich auf. Tora, jetzt sind Sie dran. Töten Sie ihn. Ich habe nie zuvor jemanden so gehasst wie diese IVs. So, Tora. Bitte geben Sie Bully die Waffe. Er wird die anderen erledigen, sobald sie aufwachen. Ich? Harry, du glaubst doch wohl nicht, dass ich allein mit diesem Monstern bleibe. Taku bleibt ebenfalls. Wir sollten sie alle töten, auf der Stelle. Noch treiben 21 Invasoren in der Maske von einflussreichen Persönlichkeiten ihr Unwesen auf der Erde. Sie wollen die Welt ins Chaos stürzen. Wir müssen sie aufspüren und zwingen, in ihre Körper zurückzukehren. Sicherlich werden die Mutanten das bald geschafft haben. Und was ist mit den beiden Gefangenen draußen? Wer soll die töten? Die beiden werde ich erst einmal verhören. Und dann? Dann werde ich ihnen mit dem Hypnostrahler einen Befehl geben. Was für ein Befehl, Perry? Hast du nicht gesehen, Bully? Die IVs haben furchtbare Giftstachel. Was war mit Ernst Ellert geschehen? Sein Körper war noch da. Er lebte nicht, war aber auch nicht tot. Das Bewusstsein hatte sich von ihm getrennt und war hinausgeeilt in die Unendlichkeit. Mit unvorstellbarer Geschwindigkeit raste Ellert durch den Zeitstrom, bis er irgendwann, vielleicht nach Jahrmillionen, in dem Körper eines vierbeinigen, intelligenten Wesens einen Halt fand. Wo bin ich? Ich bin Gott. Und wer bist du? Ich bin Ellert. Du scheinst nicht einmal überrascht zu sein. Wir haben oft Besuch aus dem Universum. Und wo bin ich? Wo? Sag es mir doch. Wir nennen unsere Welt Gorx. Ellert verließ den fremdartigen Körper. Er wirbelte durch den Strom der Zeit, ohne sich zurechtfinden zu können. Er wusste, dass er ein Gefangener der Ewigkeit war, die er zu beherrschen geglaubt hatte. Nicht die Frage, wo er sich befand, war von entscheidender Bedeutung, sondern vielmehr die Frage nach dem Wann. Darauf gab ihm niemand eine Antwort. Noch nicht. Vielleicht würde die Ewigkeit sie ihm eines Tages geben. Mit dieser vagen Hoffnung begann Ernst Ellert seine verzweifelte Suche nach der Gegenwart.